Das Willkommensfest in Heidenau konnte gestern stattfinden. Trotzdem klingt es schon sehr bedrohlich in dieser Wochenchronik. Immer mehr Anschläge. Die Polizei scheint teilweise überfordert zu sein. Sind es denn die Landes- und Bundespolitiker auch, Herr Brost? Ich glaube, dass Politiker in einem absoluten Höchstmaß überfordert sind. Es sind aber nicht nur die Politiker. Ich glaube, was wir erleben, ist ein Stresstest für das gesamte Land. Und wir erleben es auf allen Ebenen. Deutschland war in den großen Krisen der vergangenen Jahre ja immer in einer relativ beruhigenden Situation, weil es uns selbst als Deutschland wirtschaftlich, gesellschaftlich gut ging. Auf einmal könnte Deutschland aber, ohne zu übertreiben, zu einem Land des Mangels werden. Auf einmal merken wir, es fehlen Polizisten, es fehlen Beamte, es fehlen Helfer, es fehlen Lehrer, es fehlen Kindergärtner, es fehlen überall Leute, die diese große Integrations- und Aufnahmeleistung stemmen können. Die Politik mag da gerade im ersten Halbjahr sehr lange weggeschaut haben, hat vielleicht dieses Problem zu spät erkannt, hat auch zu spät drauf reagiert. Da mag dann der Föderalismus und die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern häufig auch ein großes Hemmnis sein. Mein Eindruck ist aus vielen Gesprächen im Augenblick mit Politikern, gerade hier in Berlin, ist, dass seit ungefähr anderthalb Wochen, seit der Bundesinnenminister diese Zahl von 800.000 Leuten benannt hat, die dieses Jahr kommen werden und die auch nächstes Jahr kommen werden und die auch bleiben wollen, dass da ein großes Erkennen eingesetzt hat. Die Politik ist jetzt das erste Mal auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe des Problems und ist sehr bemüht, sehr schnell und auch sehr unkonventionell tatsächlich Hilfe zu leisten. Und die Politik ist jetzt auch bemüht, mit Worten auszudrücken, was hier verkehrt läuft oder was auch gut läuft. Und da hat sich in dieser Woche Vizekanzler Gabriel aus Goslar vorgewagt nach seinem Besuch im sächsischen Heidenau. Bei uns zu Hause würde man sagen, das ist Pack, was sich hier rumgetrieben hat. Das sind Leute, die haben mit Deutschland nichts zu tun. Gabriel spricht die Rechtsextremen an, die in Heidenau für schwere Ausschreitungen gesorgt haben. Heidenau ist dabei keine Ausnahme. Laut Bundesinnenministerium hat es im ersten Halbjahr schon 22 Gewaltdelikte wie Körperverletzungen und Brandstiftungen in Bezug auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben. Ist dann Pack der richtige Ausdruck oder Kriminelle? Naja, man könnte auch Mob oder Pöbel sagen. Ich glaube, wichtig ist aber, dass zumindest ein eindeutiger Ausdruck gefunden wird. Es ist richtig, die Leute, die als Pack bezeichnet wurden, haben ihren Unmut darüber geäußert, einen Tag später, als die Bundeskanzlerin kam. Sie wurde dann ausgepfiffen, ausgebuht. Da haben die Leute gerufen, wir sind das Pack. Absolut. Es gab aber auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, unter den Leuten, die sich im Augenblick sehr stark engagieren für Flüchtlinge, die im Augenblick wirklich bis an die Grenzen auch ihrer persönlichen Kraft arbeiten und tun, damit diese Leute hier im Land eine Unterkunft finden und willkommen geheißen werden. Unter denen gab es etwas wie auch eine große Erleichterung, dass endlich mal jemand die Dinge auch wirklich beim Namen benennt und nicht mit dem üblichen, klischeehaften Politikersprech, wir könnten mal, wir müssen mal schauen und es darf nicht sein, also sehr distanziert das Problem benennen. Pack ist ein Begriff, der polarisiert, der Deutschland in zwei Welten auch teilt, aber wir haben im Augenblick ein polarisiertes Land. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, das Schöne ist, dass die Hilfsbereitschaft so enorm groß ist, viel größer auch, als man sich vorstellen konnte. Aber es gibt eben auch diese dunklen Ecken. Und wie bewerten Sie die Reaktion von Angela Merkel? Die Leute dort haben dann gerufen, wir sind das Pack. Und Angela Merkel hat darauf gar nicht reagiert. Sie hat das ignoriert. Ist das dann die, ja, wie bewerten Sie diese Reaktion? Es ist natürlich, also jetzt sozusagen einfach mal menschlich geantwortet, in so einer Situation dann immer adäquat zu reagieren, ist manchmal vielleicht auch übermenschlich. Aus Gabriel ist es herausgebrochen. Die Kanzlerin hat geschwiegen. Das passt, glaube ich, auch eher zu ihrem sonstigen Verhalten. Was ich bei Angela Merkel bemängeln würde, wäre, dass ihr sonst die Worte fehlen. Also es fehlt die große Regierungserklärung, es fehlt die große Rede, es fehlen die eindeutigen Worte, die eben dieses Deutschland beschreiben, die die Polarisierung beschreiben, die vielleicht auch den Leuten, die im Augenblick verunsichert sind und die Orientierung suchen, das mag man ja auch zugestehen, denen ein Bild zu vermitteln, wie dieses Land in 3, 5 Jahren aussehen könnte, was denn nun geschieht und welche Vorstellung Politik hat und was man für Menschen auch tun kann. All diese Worte fehlen Merkel. Das ist typisch Merkel, das hat in jeder Krise gefehlt, aber jetzt ist es natürlich besonders auffällig. Man könnte auch die Kritik äußern an der Bundesregierung in der Flüchtlingsfrage, dass sie nicht es geschafft hat, mit den Partnern in der EU ein Konzept zu erarbeiten, wie es eben weniger Tote auch zum Beispiel gibt. Erst am Donnerstag, da sind ja im Mittelmeer offenbar wieder 200 Menschen ertrunken, die mit einem Fischerboot von Libyen nach Europa übersetzen wollten. Am selben Tag kam dann die Meldung eines LKW, der in Österreich stand, mit vielen Leichen. Es war wohl ein Flüchtlingstransport und die Verantwortlichen wurden jetzt offenbar schon gefasst. Tim Heller. Die Polizei